stell mir vor, es fällt nicht auf, dass ich schon über 60 bin. Baseballkappe, Bart gestutzt, Hosen eng, weißes Hemd, sag ich zu ihr, komm, tanze mit mir. Warum nicht, sagt sie, okay, wie eine Love-Parade-Queen. Ist sie und lacht über die Art, Tanz und Musik, Drittel so alt, ist sie bittig, drückt sich an mich. Das ist Musette, Akkordeon, Schlagzeug und Bass und Deck. Raschelt und knirscht und über uns Lampions, schau mal hoch, schwindelig schön, wie sie sich drehen. Sie atmet ruhig, schüttelt den Kopf, wie ich sie frag, bist du von hier? Du etwa, fragt sie und lacht, eigentlich ja, sage ich doch, das ist schon sehr lange her. Ist schon verrückt, hier diesen Platz gibt's immer noch, auch den Kies. Früher Gartenlokal, Sonnabend Schwof und da im Busch gleich neben Mann und hinterher Küsse und mehr. Ich erzähl, dass ich hier oft aufgespielt hab mit meiner Band. Sänger war ich und Gitarrist, Blueberry Hill in the Mood. Wo bleibst du, Fritz? Das waren unsere Hits. Dass auf dem Feld hinterm Lokal zweimal im Jahr Kirmes war. Schiffschaukel und Raupe. Während der Fahrt très elegant, Sprung auf und ab, abkassiert ab. Und ich erzähl, dass in dem Wald drüben am Bach im Erdenbaum Peter Hink, bloß weil man ihn aufgespürt hat, mit dem Lateinlehrer klett, nackt im Bett. Und in der Höhle, auch da im Wald, hatten sich Deserteure versteckt. Und eine Jüdin mit ihrem Kind, keiner kam raus, man mauerte sie mit Stahl und Stein einfach da ein. Dass direkt hier auf dem Platz Bänderbund der Maienbaum stand. Und das, herrje, wie lang ist das her? Meine erste Liebe da, einmal sogar meine Königin war. So hab ich gequatscht, hätte ihr fast sogar erzählt. Von meinem Rosebud, da sagte sie, ich trinke was, und zwar jetzt, hat sich gesetzt. Noch einen Tanz, nein, sagte sie, nächstes Jahr komm ich noch mal. Dann vielleicht noch so ein paar Storys drauf aus der Zeit von Asterix. Na, macht ja nix. Ja, ba, ba, ba, na, di, dum. Ja, di, ma, ba, ba, na, di, dum.